Dr. Ohl, Rainer und das Schanzenfest, vom 20. August 2018. Es ist Sonntag, die Sonne scheint und Bomsti wird allmählich doch ein wenig nervös. Das Thema Totschweigen und jede Erwähnung wegblocken hat leider nichts dazu geführt, dass die Zeit stehen bleibt, also sieht der dicke, fette Pfannkuchen sich genötigt, doch nochmal mit die Haters in Verhandlung zu treten. Das klappt so gut, wie es immer klappt. Spektwippus Verhandlungsgeschick ist in all den Jahren nicht größer geworden, wie er ja auch nicht besser lesen gelernt oder bessere Videos aufgenommen hat. Größer geworden ist eigentlich nur die Abrissbirne von Arsch, der Arsch von Wampe und das Arschkonglomerat von Mostkop, das frisch rasiert auch nicht besser aussieht als von eklen Fransen umrandet, eher noch abstoßender, aber das kriegt Spatzenhirni natürlich auch niemals in sein Spatzenhirnei gerendet. Er versucht's halt immer wieder, an seinem Aussehen herumzuschrauben und scheitert jedes Mal krachend, wie er ja auch jetzt wieder an der Aufgabe scheitert, mit die Haters zu verhandeln. Anzubieten hat er nichts. Das macht aber nichts, denn der Schwattenlord erkennt ja nach wie vor nicht mal die Notwendigkeit, Verhandlungen mit einem Angebot einzuleiten. Eigentlich müsste er einfach um Gnade flehen, an die Vernunft der Hater appellieren und ihnen darlegen, dass er sowieso schon heillos damit überfordert ist, seinen ganz normalen Alltag zu meistern, sich finanziell nur gerade ebenso über Wasser halten kann, völlig perspektivlos einer sehr trüben Zukunft entgegensieht und eigentlich keinen fremden Einfluss mehr braucht, um sein Leben noch unerträglicher zu machen. Nur leider hat die Ofenkäse an Eile da, wo gesunde Menschen die Selbsteinschätzung sitzen haben, einen Opferkomplex verbaut und seine Sozialverträglichkeit eingetauscht gegen einen ausgedachten Adelstitel und billiges Sexspielzeug. Statt also zu bitten, beleidigt er lieber. Sich selber so schonungslos wie realistisch als armen Willi darzustellen, ist außerdem unvereinbar mit Traumland Wubis Version der Wirklichkeit. Er muss der unbesiegte Lord sein, durch Widrigkeiten stark und immer stärker geworden, also verlegt er kurzerhand die ganze mitleiderigende Misere in die Vergangenheit und betet uns wieder mal vor, was für eine erbärmliche Vergangenheit er gehabt hat. Das stimmt zwar alles, aber normale Menschen lernen halt aus ihren Fehlern, machen das Beste aus ihrer Situation und lassen sich von Rückschlägen nicht aufhalten. Traumland Wubi glaubt, die ganze vergangene Scheiße müsse jetzt so langsam mal vom Universum ausgeglichen werden und er habe doch allmählich mal eine schöne Zukunft verdient, die ihm auf dem Silbertablett präsentiert werden möge. Dass das Leben sich einen Dreck darum schert, was mal war, sondern nur darum, was eine daraus macht, das hat er noch nicht kapiert. Der arme, dumme Knallkopf. So steigert er sich ganz allmählich in ein herrliches Selbstmitleid hinein. Der arme, dumme Opferort, der ja noch nie irgendwas für irgendwas konnte. Und während die Arschwade uns noch vorbetet, was für ein grandioser Kerl er doch eigentlich sei, wir sind nur zu dumm und assi, um das endlich einzusehen, schwups, spendet ihm irgendein haltloser Kackfotz, dem dafür hoffentlich zeitnah der Bimmel abfällt, einen Hunderter. Und nur Minuten später ist die ganze Misere vergessen und bumst dir wieder voll oben auf. Hi, Kohlen hat's gegeben, jetzt wird gefeiert. Und zwar stundenlang, zu Idiotenmusik und mit dem guten alten Freund Alkohol. Noch heiser von den Brüllorgien der Samstagnacht tut der Schmandsack jetzt so, als sei die Welt völlig in Ordnung, gibt in sehr aufgeräumter Stimmung mit seiner Dorfhasselanlage an und freut sich des Lebens. Rollo, alle, was für ein triebgesteuertes Riesenarschloch. Noch ehe der Morgen graut, beginnt freilich Verhandlungsphase 2, die ganz einfach nur noch aus Drohgebärden besteht. Der heillos kugelrund genudelte Sack voll Scheiße und Ersatzfett. Dieser traurige Dalktöffel präsentiert uns die typische Spielzeugsammlung eines dummen Jungen vom Dorfe, der schon mit 12 erkennen musste, dass der Pimmel leider nicht mehr weiter wächst und, weil die Kürze im Koppe der Kürze in der Hose in nichts nachsteht, nach jeder Kompensationsmöglichkeit gegriffen hat, die der schmale Geldbeutel zuließ. So schwadroniert der Schrumpfbimmel uns von der beachtlichen Länge seiner Spielsachen vor, mit denen er jeden Eindringling so positionieren wird, dass er ihn aufspießt, wegflankt, schlicht und ergreifend ausradiert. Und ja, man muss leider davon ausgehen, dass während dieser Tirade aus erstunkenem Heldenmut und Männlichkeit der schrumpelige Drachensbär zumindest für ein Sekündchen das grindige Köpfchen hebt und ein paar Tropfen Drachenspucke in die plaschte Hose seibert. Es ist einfach nicht schön. Es hört auch sofort wieder auf, als Bumsti erkennen muss, dass sein ehemaliges Idol Tanzverbot, dieser Fressklitsch mit dem Gesicht aus Berlin, Gott strafe es, Minus ihn wohl unterdessen irgendwie lächerlich gemacht und seine potthässliche Assi-Fresse sogar vor der Schanze gezeigt hat. Ist aber inzwischen auch schon egal und mehr als nur ein wenig angeheitet mettelt Bumsti in sein stinkendes Schimmelbett. Da hält es ihn aber nur wenige Stunden. Die Gelegenheit ist zu günstig, der Lockruf der Baren zu übermächtig. Wenn ihm an diesem Tag schon die Aufmerksamkeit derartig sicher ist, muss sich doch unrechtmäßiger Profit aus der Situation schlagen lassen. Also wuchtet der Schwippschwabbel seine Abrissbirne von Arsch in das malträtierte Sofa und erklärt immer noch heiser, er habe keine Ahnung, warum er so heiser sei. Der Tiefpunkt dieses ohnehin schon schmählich unrühmlichen Verhaltens ist erreicht, als der Brüllaffe ohne aufzustehen irgendwen vor dem Fenster mit einer kurzen Salve unflätiger Beschimpfungen bepflastert, und zwar in einer Hochstimmung, die erleben zu müssen einfach nur körperliche Schmerzen bereitet. Denn mit diesem Geschrei hat der Fettlord allen Ernstes und ganz ohne Spaß seine Palastwache herbeigerufen, die jetzt mit fliegenden Fahnen herbeigeeilt kommt, nach dem Rechten zu sehen. Die örtlichen Landgendarmen, vermehrt um Kräfte der Bereitschaftspolizei, stehen bereit, das Versammlungsverbot durchzusetzen und die paar und 40 Einwohner Altschauerbecks vor den Übergriffen einer möglicherweise völlig enthemmten Meute, die tagsüber den Einwohnern zahlenmäßig um den Faktor 12 überlegen sein wird, zu beschützen. Unser Prallo ist natürlich der Annahme, die seien alle nur seinetwegen da, das kostbare und übelstinkende Arschgebirge, das er als Leib herumschleppt, zu schützen und Schaden von seiner Schanze abzuwenden. Und diese Tatsache erfüllt ihn nicht etwa mit tiefer Scham, wie es richtig und gesund wäre, sondern mit heller, ehrlicher Freude. Endlich haben diese verdammten Büttel und Schergen mal kapiert, wer hier am Ort die Macht hat. Endlich tanzen sie mal nach seiner Pfeife. Endlich braucht er nur noch zu brüllen und sie kommen sofort angeeilt, die bösen Hader festzunehmen. Angesichts dieser Entwicklung nötigte er sich sogar ein an Unaufrichtigkeit nicht zu überbietendes knappes Dankeschön an diese uniformierten Büttel ab. Jetzt machen sie endlich ordentliche Arbeit. Eigentlich könnten sie sich aber alle noch je ein Drachenlutschwert kaufen und überstreifen. Dann wär's erst richtig. Ob der Anwesenheit der Staatsgewalt ward ja schon seit Freitag ein derartiges Mimimi veranstaltet, dass es nicht mehr feierlich war. Über die Unverhältnismäßigkeit des Versammlungsverbots wurde genauso gemeckert wie über die Menge der zu erwartenden Landgendarmen, die Dauer des Einsatzes und natürlich darüber, was das den Steuerzahler wieder koste. Und während all diese Einwände sicherlich ihre Berechtigung haben, gilt es doch die Umstände zu bedenken, denn der Schauplatz der ganzen Misere ist halt kein Dorf, das diesen Namen auch verdient hätte, sondern eine Ansammlung windschiefer Hütten und Verschläge hinter den sieben Bergen am Arsche der Welt, insgesamt weniger bewohnt als in Ermangelung jeglicher Alternativen immer noch behaust von einer ebenso desolaten Ansammlung von insgesamt weniger als 50 alten Teilern und ihrem inzestuösen Nachwuchs, die dort seit Generationen tun und treiben, was Protestanten halt so machen, wenn man sie denn lässt und die dementsprechend verlottet und kaputtgesoffen schon fast sinnlichst den Tag erwarten, an dem sie endlich vor ihren ewigen Richter treten dürfen. Lässt man dort eine 5- bis 6-mal so zahlreiche Menge erlebnisorientierter und durch Alkoholgenuss schön enthemmter Kackspasten frei, dauert es nicht lange, bis die ganzen örtlichen Anwesen so rettungslos kaputt gepisst werden wie Weiland der Tiergarten bei der Louvre-Parade, von weiteren Sachschädeln und den natürlich völlig obligatorischen Flaschenscherben alle wo gar nicht zu reden. Die drei örtlichen Landgendarmen, an körperlicher und mentaler Verfassung den örtlichen Schweinefickern ja auch genetisch stark ähnlich, hätten keine Chance, der Lage Herr zu werden, also muss die Bereitschaftspolizei herbeigekarrt werden. Dazu braucht es aber einen triftigen Grund, die kann man nicht einfach so herbestellen wie einen Stapel Pizzen. Also ermöglicht das Landratsamt diese Maßnahme vorab und gibt den Bauernbütteln gleichzeitig noch eine Handhabe, die Kuchenkenner wegzuschicken. Zack, Problem gelöst. Wie notwendig diese Maßnahme war, zeigt sich ja dann auch ab Mittag, sobald eine stetig wachsende Schar natürlich alsbald schön besoffener Kuchensöhne sich anschickt, mit den anwesenden Systemschergen Spasti und Gendarm zu spielen. Bis zum Schwippschwabbel dringen sie erst gar nicht vor, und der hält sich für den Rest des Tages auch schön geschlossen, hoffentlich deshalb, weil ein genufter Landgendarm ihm sehr deutlich zu verstehen gegeben hat, er solle sich was schämen und endlich sein dummes Gesicht zerschloch halten, Edzardler. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Noch schöner wäre es, wenn man ihm bei der Gelegenheit gleich gesteckt hätte, dass Dutzende von Gendarmen nur deshalb den ganzen Tag am Wuseln und Wergeln sind, weil Bums dis unnachahmliche Dummheit mehr als 500 Leute auf den Plan gerufen hat, die ihm alle gerne paar Ansem 0 WE geben würden oder, genauer, die alle gern dabei wären, wenn jemand anders ihm paar Ansem 0 WE gibt, denn wirklich zu allem entschlossen sind die Kuchensöhne nicht. Und viele, Gott sei's ewig geklagt, wirken auch körperlich nicht in der Lage, einen solchen Plan in die Tat umzusetzen. Noch auf jedem Bild der Besucher finden sich erschreckliche Vogelscheuchen, Spargelmänner und Elendsgestalten neben adipösen Pygnikern und veritablen Fettsäcken. Und natürlich huldigen sie alle dem Schnauschteufel. Befeuert werden sie durch die Anwesenheit solcher Dreckslumpen wie Adlersson, dessen einziger Lebenszweck darin zu bestehen scheint, jedes noch so diffamierende und hasserfüllte Vorurteil über Sachsen im Allgemeinen und Ossis im Besonderen mit zahlreichen Beispielen zu bestätigen. Der andere Drecksossi, der Fressklötsch mit dem Gesicht, ist unterdessen schon wieder in seinen Schweinekoben zurückgekehrt. Befeuert heißt aber nun beileiben nicht, dass sich der angestaute Hass endlich gegen Bomsti oder auch die Staatsgewalt entladen würde, natürlich nicht. Der Kuchensohn ist wie der Hund, der den Wilden spielt, aber, wenn er gegen den Feind zu kämpfen hat, davonläuft. Die Kinderschar trifft sich bald auf dem Rewe-Parkplatz und wartet darauf, ob sich vielleicht doch noch jemand finden will, der den hochtrabenden Worten auch Taten folgen lässt. In der Zwischenzeit saufen sie bezeichnenderweise kleine Feigling. Bei hereinbrechender Dämmerung immer noch ausharrend, ob sich nicht doch noch ein Mann unter ihnen finden ließe, haben sie irgendwann die Geduld des Einsatzleiters genug strapaziert, so dass der das Us kommen lässt, woraufhin die Kinder zügig nach Haus zu Mama abziehen, nachdem die Knüggarde das Foto eines Schlagstocks herumgezeigt hat. Es bleibt allerdings zu hoffen, dass die Helden diese schmähliche Niederlage nicht auf sich sitzen lassen werden und alsbald zurückkehren, Rache am eigentlichen Verursacher dieser ganzen Misere zu nehmen. Nächste Woche ist Kilwa, Leute.